Willkommen zu einer neuen Sendung der Abendlandung bei Cashmere Radio. Mein Name ist Jean-Marie Duhr und ich begleite euch jetzt anderthalb Stunden durch meine musikalische Landschaft der vergangenen zwei Monate mit neuer Musik, neu entdeckter alter Musik und Musik, die schon länger darauf wartete, gespielt zu werden. Musik aus allen Ecken der Erde ist dabei. Ungarn, Polen und Lettland, also einige osteuropäische Länder, Australien und. Als erstes kommen jetzt Ksiesich aus Polen, von denen ich schon das ein und andere Stück hier vorgespielt habe in der Sendung. Ksiesich heißt übersetzt Mond und ist im Moment ein Quintett, das eine Melange aus avantgardistischen Klangexperimenten, Folk und Ambient spielt. Ksiesich sind die Sängerinnen Agata Herz und Katarzyna Smoluk-Modzidowska, der Klarinettist Robert Nicinski, der Drehleierspieler Remigius Mazur-Hanai und der Synthi- und Akkordeonmusiker Lechosław Polak. Ihr Debütalbum haben sie 1996 veröffentlicht, die zweite Platte dann erst 19 Jahre später, 2015, vor 4 Jahren. Diese zweite LP heißt Rabbit Eclipse und von ihr hören wir jetzt das Stück Walczek C. Thank you. Mazik Janos ist ein ungarischer Musiker, Komponist und Sänger, der in der Fusion-Jazz-Band Dimensio gespielt hat und der Jazz-Funk-Band Tomsit Jazz. Eine seiner Soloplatten ist Trans Balance von 1989, auf der neben weirden Jazz-Experimenten auch einige sehr spannende, perkussive, tribalige Folkstücke zu finden sind. Und wir hörten von Trans Balance das Stück Kriti. Es gibt im osteuropäischen Raum viel tolle Musik zu entdecken, sowohl zeitgenössisches als auch aus den 60ern, 70ern, 80ern oder 90ern. Zum Beispiel das lettische Künstlerinnenkollektiv NSRD, a.k.a. Nebijusu Sajutu Restaures Sanas Darabnica. Das ist lettisch, ich habe das mal wieder bestimmt ganz richtig ausgesprochen. Und es heißt Workshop zur Wiederherstellung beispielloser Gefühle. Die treibenden Kräfte bei NSRD waren Hardis Ledins und Juris Boyko, die zusammen mit vielen weiteren Künstlerinnen und Musikern experimentelle Elektronika kreierten, mit Einflüssen aus New Wave und Ambient oder New Age Musik. Ihre Musik veröffentlichten sie auf ihrem eigenen Label Sequoia in Form von Kassetten. Zusammen mit Jeltenje Pasniecki, der Band, in der auch Ingus Bausch-Genjex spielte, von dem ich hier in der Sendung auch schon Stücke gespielt habe, waren NSRD die Pioniere eines neuen elektronischen, new-wavig-experimentellen Sounds in Lettland. Vor 2 Jahren hat das belgische Label Strom eine Zusammenstellung mit Musik aus den verschiedenen Tapes von NSRD herausgebracht, von der wir jetzt Karst Vina Recepte ut Spiriti Garam Aidiet Virus Ar Cigaretti hören. Thank you. stundām smagos ratus, tu domāsi par to, cik labi būtu tagad kopā ar Augustu ceļot pa pasauli un tirgot karstu vīnu. She ran with rivers pure, pouring life into the sea. It was health for our fathers and life for you and me. Don't take your life for granted. The devastating blow that man has dealt to satisfy his greed far outweighs the future of your children. Life upon this planet. For peace, the waters deep with death. Turn your eyes to the horizon, guard each precious breath. What's the horizon? Who has no time, no time to care, no time to see. The man is judged who has no time, no time to love, no time to be. Watch the horizon. Über den Wert von trinkbarem Wasser und über die Verschmutzung von Quellen und Flüssen durch industrielle Eingriffe in die Natur. 1985 veröffentlichte Jake Hottel in Zusammenarbeit mit Charon Hottel sein einziges Album Break the Chains, auf welchem er seine Erfahrung von Umweltzerstörung verarbeitet hat. Beeinflusst war Jake Hottel von New Age-Platten von Labels wie Windham Hill und von dem Buch Your Body's Many Cries for Water des iranischen Wissenschaftlers Dr. Feridun Batmanghelidi. Ein in wissenschaftlichen Kreisen umstrittenes Buch über Wassermangel als Hauptursache von vielen Krankheiten, also Wassermangel im Körper. Nachdem bekannt wurde, dass in seiner Heimat im Trinkwasser hohe Anteile an Methan enthalten waren, Wegen Fracking-Aktivitäten im Umkreis entschloss sich Hotel, eine Platte zu veröffentlichen, um auf das Problem aufmerksam zu machen. An der Situation hat sich seit 1985 nicht so viel verändert. Wasserverschmutzung ist nach wie vor ein großes Problem. Darum ist es schön, dass die Platte der Hotels wieder veröffentlicht wurde von Space Talk. Auch wenn sie wahrscheinlich eher einen kleinen Kreis an Menschen erreichen dürfte. Wir hörten das Stück Horizon mit Spoken Words von Darald McCabe, einem Nachbarn, der sein Wasser durch ein selbstgebautes Filtersystem gereinigt hat. Von dem Hamburger Musik- und Plattenkonnoisseur Basso, der das Growing Bin Label und den gleichnamigen Online-Vinyl-Shop für besondere Secondhand-Platten betreibt, ist gerade eine schöne Compilation auf dem dänischen Label Music for Dreams erschienen. Auf dieser Kompi namens Proper Sunburn findet man eine handverlesene Auswahl an Klängen, die an den sommerlichen Sonnenbrand erinnern. Balearische New-Age-Musik, sphärischer, elektronischer Boogie und jede Menge Synthie-Pop. Wir hören jetzt Minuet de Vampire von dem in Hamburg residierenden RVDS, a.k.a. Richard von der Schulenburg. kosmische Musik der Berliner Schule von Ashra, der Nachfolgeband von Ashra Temple. Oasis ist der Name des Stücks von der LP Correlations von 1979. Hauptsächlich verantwortlich für diese Platte war Manuel Götsching und dann noch Harald Großkopf und Lutz Ulbrich. Neben spacigen Disco-Nummern findet man auf Correlations auch eher ambienteskere Stücke, wie zum Beispiel das gerade gehörte Oasis. 5 Jahre später sollte Götsching dann mit E2, E4 eines der einflussreichsten Stücke für die kurze Zeit später entstehende House-Musik und für Techno komponieren. Ihr hört die Abendlandung auf Kashmir Radio mit Jean-Marie Dur am Mikrofon. Als nächstes hören wir jetzt Steve Hyatt und das Stück Blue Beach, Welcome to Your Beach von der LP Down on the Road by the Beach, die 1983 ursprünglich herauskam und gerade ganz frisch vom australischen Label Efficient Space in Zusammenarbeit mit Be With Records wiederveröffentlicht wurde. Hyatt ist bekannt als Modefotograf und für eine Fotoausstellung 1982 in einer Tokioer Galerie sollte er zur musikalischen Begleitung für die Ausstellung ein paar Sounds aufnehmen. Aus einer ursprünglich geplanten 7-Inch wurde dann eine LP, auf der unter anderem auch Yoko Ono und Elliot Randall, ein Sessionmusiker für die Doobie Brothers und Steely Dan, zu hören sind. Sowie die japanische Sessionband The Moon Riders. Die Musik bewegt sich in den unterschiedlichsten Sphären, unter anderem erinnert sie tatsächlich auch manchmal an Ashra, die wir gerade gehört haben. Wir hören jetzt Blue Beach, Welcome to Your Beach. Thank you. Sleep. eine der inspirierendsten Musikseiten für mich und für viele andere, auch nach besonderer Musiksuchenden, war lovefingers.org, der von Lovefingers aka Andrew Hogge betriebene Blog, auf der er über ein paar Jahre täglich ein Musikstück präsentierte, von Ambient, Folk und Psychedelic zu Disco, Synthpop und Afrobeats und vieles mehr. Und immer von einer ganz besonderen Qualität, sowohl Bekannteres als auch völlig Obskures. Vieles, was ich in den vergangenen 11 Jahren in dieser Sendung gespielt habe, habe ich auf dem Lovefingers-Blog auch entdeckt. Zwischen 2006 und 2010 lief der Blog, täglich kam eine weitere vergessene Klangperle in die Ohrmuschel hinein. Wie zum Beispiel Quiet Move von Captain Mustard, das wir jetzt gerade gehört haben. Captain Mustard ist Frédéric Mercier, a.k.a. Norbert Armand Mercier, a.k.a. Richard Flanger, ein französischer Space Disco und Library Music Produzent. Das Stück kam ursprünglich 1981 auf einer Maxi auf Barclay heraus. Lovefingers hat nach dem Finish des Lovefingers Blog ein Label gestartet, ESP Records, und auf diesem erschien jetzt die Compilation Finger Tracks Volume 1 mit einer tollen Auswahl an Stücken, die auf dem Blog zu hören waren. Und vermutlich werden da noch weitere Finger Tracks Compilation folgen. Frank Harris und Maria Marquez haben zwischen 1985 und 1997 zusammen erstaunliche Popmusik gemacht, die bis vor ein paar Monaten nur wenigen Leuten bekannt war. Jetzt gibt es zum Glück eine Compilation mit Musik von den beiden, mit avantgardistischem Fourth World Pop mit balearischem Touch. Wir hören jetzt Down by the Rio, das ursprünglich 1997 auf der LP From the Gecko zu hören war, von Daboa, einem Alias von den beiden. Toshifumi Hinata war das mit Sarah's Crime von der gleichnamigen LP von 1985 und auch zu hören auf der Zusammenstellung Broken Belief, die gerade auf Music from Memory erschienen ist. Ihr seid hier im Kashmir Radio bei der Amtlandung. Am Mikrofon ist Jean-Marie Dur. Ich spiele euch heute meine Entdeckungen der vergangenen zwei Monate vor. Dabei ist neben den bereits gehörten Bands und Musikerinnen auch Ultramarine. Ultramarine haben nach ihrem Debütalbum Folk, das 1990 auf Le Disque du Crépuscule herauskam, ein Album veröffentlicht, auf dem Acid House mit Ambient vermischt wird. Every Man and Woman is a Star heißt diese Platte, die 1991 einen guten Soundtrack bildete zu den Fahrten der urbanen Acid House Fans, die auf dem Weg zu einem ländlichen, versteckten Rave waren. Die Musik der Progressive Rock Szene in Canterbury in den 70ern hatte einen großen Einfluss auf die Musik von Ultramarine, die sowohl Samples aus Musik dieser Szene benutzten, als auch später dann mit Musikern wie Robert Wyatt, Kevin Ayers und Lol Coxhill zusammen Musik aufnahmen. Ultramarine sind übrigens Ian Cooper und Paul Hammond, die vorher die Band A Primary Industry bildeten, deren Album Ultramarine von 1986 eine der frühen Shoegaze-Platten war. Und diese Platte hat dann auch den Namen gegeben für das Nachfolgeprojekt. Wir hören jetzt vom Album Every Man and Woman is a Star das Stück Nova Scotia. Thank you. reading a book on the early 1980s art explosion in New York City, I started to think back about those times. As I reflected that afternoon, I recalled a rehearsal with the group Grey in the summer of 1980. Upstairs, who cares when I'm messing and relaxing with Grey? Downstairs, Steve Mask, get the last drink, ticket away. Son of a gun, A1 is a winking and a tip in his cap. David Bowie and Tina and Joey put the bar on the map. The early 80s, I really lived when I was young and sensitive. I think back to that time when every night was mine. I said, yes, yes, y'all, that Elbow Spell with Kenny Keith and Jean-Michel. Shafrazi had a spot we really liked a lot. I wanna go back to the Steady Debbie Harry next to Rem LZ. Rockabilly getting illy when the rude boys started to fight. Iggy Pop, James Brown, the Ramones, and the Rapper's Delight. I wanna go back to the old school. Yes, y'all, Mary Paul, rest to dance to the drummer's beat. Yes, y'all, Mary Paul, rest to dance to the drummer's beat. Yes, y'all, Mary Paul, rest to dance to the drummer's beat. Downstairs, Steve Mask, get the last drink, ticket away. Son of a gun, A1 is a winking and a tip in his cap. David Bowie and Tina and Joey put the bar on the map. I want upstairs, who cares when I'm maxing and relaxing with Greg old school. Where downstairs, Steve Mask, get the last drink, ticket away. Downtown rule. I want son of a gun, A1 is a winking and a tip in his cap. I wanna go back to the old school, where the Mud Club and Downtown ruled. Das waren Grey mit dem Stück I Wanna Go Back, das bisher noch auf keiner Veröffentlichung zu finden war, nur als einzelnes Stück auf verschiedenen Blogs im Netz. Grey war die Band, die der New Yorker Künstler Jean-Michel Basquiat Anfang der 80er zusammen mit dem Künstler und Filmemacher Michael Holman gründete. Eine Zeit lang spielte auch noch Vincent Gallo mit. Die Band trat in den frühen 80ern diverse Male hauptsächlich im Mud Club auf. Nach Basquiats Tod regruppierte sich die Band dann ein paar Mal neu und heute besteht sie aus Michael Holman und Nicholas Taylor. Ich habe irgendwann ein Gerücht gelesen, dass umfangreiches Material von Grey als Boxset bald veröffentlicht wird, konnte aber dazu jetzt gerade nichts mehr online finden. Wenn das mal passiert, wäre das auf jeden Fall sehr erfreulich. Wir fahren fort mit Anna Domino und dem Stück Rhythm. Dieses ist auf dem ersten Longplayer von ihr drauf. Anna Domino heißt der und ist 1986 auf Les Disques du Crépuscule erschienen. I wanna walk like the African woman. I wanna talk and sing song. Behind the myth there is the effort of a rhythm. Behind the rhythm a desire to belong. One last, one choice. My heart, your voice. Out of step with the rest of the world. We found a rhythm in the run between me and you. I wanna step out of the shade of a place that half aware but never truly wakes. Only then for a moment of pleasure, one eye on my last mistake. And clever, I'm yours and yours forever. Forever. gerade ganz neu veröffentlicht wurde, eine Zusammenstellung von chilliger Musik auf dem Münchner Label Public Possession. Chillpill heißt diese Compilation und auf ihr ist ein Haufen toller, chilliger Musik drauf, unter anderem auch Story 3 Long Version von DJ Cat aka Ivan Fomin aus Moskau, das wir jetzt gerade gehört haben. Auch die weiteren 13 Stücke von Künstlern und Künstlerinnen aus dem Umfeld des Labels können sich hören lassen. Ihr hört Kashmir Radio und die Sendung Abendlandung mit Jean-Marie Dur an der Sprechanlage. Korlátolt Fele Lösegü Tarzaszak ist der Name einer ungarischen Band. Abgekürzt heißt sie einfach KFT. KFT hat in den 80ern 3 Platten mit Synthpop und New Wave veröffentlicht. Maxka As Uton ist die erste, Katze auf der Straße heißt das übersetzt, von 1982. Und von der Katze auf der Straße hören wir jetzt das Stück TH, das heißt auf Deutsch auch einfach T. Sokat a vízben, a tej a fű. Wir hörten jetzt gerade Yola Tengo, die immer noch großartige Musik machen. Hier waren sie jetzt gerade zu hören mit Out of the Pool von dem 2018er Album There's a Riot Going On. Ein sehr trippiges und melancholisches Album. Etwas verschwurbelter vielleicht als And Then Nothing Turns Inside Out, aber sehr ähnlich. Als nächstes kommt jetzt der italienische Komponist Nico Fidenco, der bis Mitte der 60er einige mehr schlechte als rechte Chansonplatten gemacht hat. Dann von den frühen bis mittleren 70ern ein paar interessante Library-Platten und dann danach hauptsächlich die Musik für ein paar Filme der Emmanuel-Reihe. Und dann als Krönung 1980 hat er den Soundtrack zu Zombie Holocaust gemacht, einem sehr trashigen Zombie- und Kannibalen-Mashup-Film. Wir hören jetzt von diesem Soundtrack, der sehr gut ist, auch wenn der Film vielleicht nicht so toll ist, das tribalige Stück Waiting for the Cannibals. Haben wir jetzt gerade gehört. Ihr wart hier bei der Abendlandung im Kashmir Radio. Mein Name ist Jean-Marie Dua. Ich wünsche euch noch einen guten Herbst. Es geht hier weiter in 4 Wochen an der gleichen Stelle. Bleibt gesund, auf Wiederhören und ciao. Ich verabschiede mich jetzt mit einem Stück von TV Victor, Zero Gravity, von der neu herausgekommenen Compilation mit unveröffentlichtem Material. Back to the Moon heißt diese Platte, ist gerade eben auf Lullabies for Insomniacs erschienen. Macht's gut, bis bald.